Hallo, ich bin Jean-Pierre. Von dir will ich noch mehr. Du bist ja süß, Henri. So wie ein Mancheri. Hallo, ich bin Jean-Pierre. Eine Radumrundung der Extraklasse. Mehr kann ich gar nicht dazu sagen. Mehr weiß Reinhold Appert. Ja, Paralympic-Silbermedaillengewinner Wolfgang Dabanik, weit unbekannt als Radlwolf in Kötschach, hat sich wieder was ausgedacht mit Kurt Strobel, Ossi Jochum und Michael Kurz. Gestern um 8 Uhr der Start in Kötschach. Bürgermeister Walter Hartlieb hat euch verabschiedet. Hallo Wolfgang, ja, wo seid ihr eigentlich? Ihr seid gestern um 8 Uhr in Kötschach gestartet, Richtung Blöckenpass. Wie weit ist es gegangen? Wo seid ihr jetzt? Ja, hallo, mal grüß euch. Wir sind gestern eben in Kötschach um 8 Uhr gestartet, sind dann über den Blöckenpass, über Dolmetscher, das Kanaltal, nach Davis, dann über Radice nach Slowenien und dann noch bis Bled kommen. Also gestern haben wir 164 Kilometer und 1775 Höhenmeter gehabt. Und bei eigentlich ganz gutem Wetter, es war am Blöckenpass, da war es eigentlich eher kalt, es hat nur 4 Grad oben gehabt, aber dann durch Italien ist es immer wärmer geworden und das ist dann ganz gut gegangen. Und heute sind wir von Bled über Kranich-Grein nach Kamnik gefahren und dann waren wir ungefähr um 1:30 in Kamnik, haben wir Mittagspause gehabt und dann hat es zum Regnen angefangen und jetzt hängen wir da eigentlich fest, aber so wie es jetzt ausschaut, werden wir vielleicht noch 2 Stunden heute fahren, weil es wird wieder blau und das Wetter wird wieder besser. Ihr habt euch hier vorgenommen, Österreich gegen den Uhrzeigersinn außerhalb der Grenzen, also durch 8 Nachbarstaaten zu umrunden. Ja. Wie viele Kilometer, glaubst du, werdet ihr 4 hier zurücklegen? Ja, nach den letzten Berechnungen, die wir jetzt so durchgeführt haben, schätze ich, dass es so knapp 2500 Kilometer werden. Zuerst haben wir gemeint 3000, weil die Außengrenze ja schon 2600 bis 2700 Kilometer hat, aber man kürzte da doch einige Stellen, obwohl man ja nicht direkt am Grenzverlauf fährt. Und ja, es werden so knappe 2500 Kilometer werden. Ja, die Kollegen, alles nämlich natürlich am ersten Tag noch mit dabei. Ja, man kann euch nur weiterhin jetzt einmal ein besseres Wetter wünschen und am nächsten Sonntag um dieselbe Zeit, Wolfgang, hören wir uns wieder. Ja, freuen wir uns wieder drauf und schöne Grüße auf den Herrn von Radio Osttirol. Danke, ciao. Ciao. Und auch von meiner Seite alles, alles Gute. Ich drücke die Daumen für diese besondere Radumrundung und wir sind schon gespannt auf nächsten Sonntag. Rette mich, wer kann. Ich sehe echt kein Land. Treib steuerlos umher. Vermisse dich zu sehr. Rette mich, wer kann. Ich sehe echt kein Land. Ich lass mich. Wir haben jetzt ein Live-Gespräch in der Sendung, dafür sorgt Reinhold Awert mit seinem organisatorischen Geschick. Ja, die Österreich-Umrundung per Rad. Am letzten Sonntag haben wir ja hier bei der zweiten Etappe schon den Einstieg gehabt. Heute ist wieder Wolfgang Dabanik am Telefon. Im Vorgespräch habe ich so leicht Frustaktionen gehört. Wolfgang, erstens, wo seid ihr? Zweitens, was ist los? Drittens, wie sieht's mit diesem Sauwetter jetzt wirklich aus? Ja, wir sind jetzt nach einer guten Woche Reise, sind wir in der Tschechoslowakei, ungefähr 20 Kilometer westlich von Krumau und 30 Kilometer vor der Grenze nach Bayern. Ja, sind eigentlich die erste Woche ganz gut vorangekommen bis gestern. Und die letzten 2-3 Tage kämpfen wir halt schon mit der Kälte. Also wir haben da immer so Temperaturen zwischen 5 bis 12 Grad. Und ja, es ist schon momentan sehr mühselig weiterzukommen. Und heute ist eben, oder gestern schon, ist dieser Dauerregen dazukommen. Und ja, heute haben wir noch 20 Kilometer abgebrochen. Also die Grade stimmen ja mit unseren hier fast überein. Wie sieht es jetzt mit dem Zeitplan aus? Kriegt ihr hier Probleme? Na, das schaut nicht so schlimm aus. Also wir haben da schon einige Tage eingeplant. Wetterbericht schaut morgen eher noch schlecht aus. Vermutlich werden wir morgen auch noch da irgendwo hängen bleiben. Und für Dienstag ist ein bisschen besser angesagt. Und dann, ja, allzu rosig schaut es nicht aus. Aber ja, wir werden schon wieder weiterkommen. Kurt Strobel, Ossi Jochum, Michael Kurz sind alle noch dabei, alles gesund. Michael Kurz ist nicht dabei, der hat ja aus terminlichen Gründen ist er nur den Anfang gefahren, aber Kurt Strobel und Ossi Jochum sind dabei und wir haben auch schon Besuch gehabt. Gestern ist ein Behindertensportkollege von mir einen Tag mitgefahren, der Erich Staufer, mit dem war ich bei den Paralympics in Peking. Und ja, wir haben so den einen und den anderen Besuch und ja, es geht uns eigentlich sehr gut. Ja, alles klar. Wolfgang Dabernick, danke fürs Interview. Am kommenden Sonntag hören wir uns wieder zur selben Zeit und Kommt gesund und gut weiter. Ja, danke und schöne Grüße den Hörern von Radio Osttirol. Danke. Ciao. Ja, noch eine Frage an dich, Abi, für unsere Hörer, die vielleicht nicht alle Sportsendungen von Radio Osttirol gehört haben. Um welche Unternehmung ist es da ganz konkret gegangen? Er ist ein Paralympic-Silbermedaillengewinner von Athen, Wolfgang Dabernick, den eigentlich so jedes Jahr so extreme Sachen einfallen, wie mit dem Rad von Kötschach den Jakobsweg oder eben heuer hier mit seinen zwei Freunden die Österreich-Umrundung, also außer Österreich, die Grenzen abzufahren. Das geht über 8 Nachbarstaaten. Er ist ja hier vor 8 Tagen in Kötschach um 8 Uhr in der Früh vor dem Kötschacher Dom gestartet und sie wollen am kommenden Sonntag, am Montag, Dienstag so ungefähr wieder in Kötschach hier ankommen. Um die 3000 Kilometer, die Höhenmeter ergeben sich erst so richtig. Die Kürzen und diese grenznahen Straßen sind natürlich oft so kleine Wege, die man nicht so genau noch ausrechnen kann. Also eine unheimliche Aktion von Wolfgang Dabernick mit Kurt Strobel und Michael Kurz und Ossi Jochum. Wir wünschen Wolfgang Dabernick und seinem Team besseres Wetter und viel Erfolg beim Abschluss dieser außerösterreichischen Radtour um Österreich kugelrund herum. Ja, wenn alles klappt, dann haben wir jetzt wieder Radl Wolf, also Wolfgang Dabernick an der Strippe, die ja diese Österreich-Umrundung per Rad gestartet haben, jetzt schon vor über einer Woche. Hallo Wolfgang, wie geht's euch? Ja, hallo, ja, uns geht's den Umständen entsprechend gut. Wir haben eine sehr durchwachsene Woche hinter uns und sind soeben am Bodensee gelandet. Ich habe natürlich bei euch im Fahrtenbuch hier im Internet etwas geblättert. Ich kann dir nur eines sagen, es gibt etwas Rundes, etwas Warmes, das ist die Sonne. Die habt ihr die ganze Woche überhaupt wahrscheinlich nie gesehen. Jetzt habe ich die nicht ganz verstanden, weil da gerade zwei Motorräder vorbeigefahren sind. Also das mit der Sonne ist ein Problem für euch zurzeit. Bitte? Sonne gibt's wenig. Hallo? Ja, hallo, Sonne, wie schaut's aus? Regen, Regen, Regen. Nein, heute sind wir bei Regen, startet es Mittag und jetzt ist es schöner geworden, jetzt haben wir die ersten Sonnenstrahlen da am Bodensee und jetzt hoffen wir halt, dass es die nächsten Tage temperaturmäßig wieder bergauf geht, weil die letzte Woche sind wir ja permanent zwischen 3 und 9 Grad unterwegs gewesen, also das war dann nicht mehr allzu lustig. Wie sieht's aus mit dem Zeitplan, geht sich das aus jetzt bis nächstes Wochenende und dann drauf am Montag wollt ihr ja in Kötschach sein? Da Montag anvisiert und das, wir hätten ja bis Montag Zeit. Und wenn jetzt das Wetter, laut Wetterbericht, sollte es ja nächste Woche passen, mal da über die Alpen, also ganz entspannt drüber fahren und das muss ich dann bis Samstag locker ausgehen. Alles klar, also bis dahin, dann werden wir uns am Freitag noch einmal telefonisch melden, wo ihr seid, wann ihr in Kötschach ankommt. Ist das okay? Ist okay, da freuen wir uns, ja. Okay. Schöne Grüße den Herrn von Radio Osttirol. Gut, kämpft's gut haben. Ciao dabei. Danke, ciao. Österreich hat bekanntlich 9 Bundesländer und es ist eine engagierte Sache, mit dem Fahrrad durch Österreich zu fahren. Die ganze Idee hat noch eine Steigerung bekommen. Mit dem Fahrrad um Österreich rundherum und damit das Hoheitsgebiet gar nicht betreten und befahren. Raten Sie mal, wie viele Kilometer sind das, Schätzomativ? Um Österreich komplett herum. Wir werden dann das Rätsel noch auflösen. Jetzt hat Reinhold Awad einen Gesprächspartner. Ja. Wolfgang Dabernik müsste jetzt an der Leitung sein, Paralympic-Silbermedaillengewinner von Griechenland. Diese Österreich-Umrundung geht jetzt schön langsam zu Ende. Heute der Tag 21. Hallo Wolfgang, wo seid ihr? Hallo Reinhold, ja, wir sind jetzt in Zapada. Vorletzte Etappe und morgen geht es dann von Zapada nach Kötschach und da wollen wir um 17 Uhr dann am Hauptplatz eintreffen. Gestern war ja der Jaufenpass, also St. Leonhard im Passaiertal nach St. Lorenzen bei Bruneck. Und hier hat euch ja Michael Kurz wieder besucht. Der ist ja zweimal den Jaufenpass gefahren, wenn ich das richtig überrissen habe. Ja, genau, der Michi hat uns gestern besucht. Er ist in der Früh schon, bevor er mit uns weggefahren ist, von Sterzing über den Jaufenpass nach St. Leonhard gefahren und dann mit uns wieder zurück. Und er hat uns auch heute ein kurzes Stück begleitet und morgen wird er die ganze Etappe dabei sein. Wie viele Kilometer habt ihr jetzt in den Beinen? Wir haben jetzt 2090 Kilometer circa in den Beinen und an die 20.000 Höhenmeter. Also sagenhaft, morgen kommen noch die letzten dazu. Tag 22, Samstag, 17 Uhr, der große Empfang in Kötschach, wieder vorm Dom. Ja, wir werden vor der Kirche um 17 Uhr eintreffen, ja. Ob es dann ein großer Empfang ist, das wissen wir noch nicht. Ja, das kann ich sicherlich schon voraussagen, dass das hier nicht ganz ohne Musik und dergleichen abgehen wird. Auf alle Fälle dir, deinen Mitbegleitern, dem ganzen Team noch einen schönen Abend. Feiert schön zum Abschluss und kommt morgen gut nach Hause nach Kötschach. Danke vielmals und schöne Grüße den Hörern von Radio Osttirol. Danke. Ciao. Ciao. Das war Reinhold Awad im Gespräch mit Wolfgang Dabernik, der um Österreich rundherum gefahren ist. Wenn wir da noch ein bisschen hochrechnen, werden es 2130 Kilometer, 2150 Kilometer in etwa sein. Eine radsportliche Höchstleistung der Extraklasse. Österreich auf der Außengrenze umrunden. Wolfgang Dabernik hat das geschafft. Paralympic-Silbermedaillengewinner Wolfgang Dabernik. Radlwolf, gestern seid ihr in Kötschach wieder angekommen. Hallo, wie geht's? Wie war's? Ja, hallo. Ja, es war sehr schön. Die letzten Tage waren ja vom Wetter her wieder wunderbar. Und gestern haben wir noch die letzte Etappe von Zapada über Comedians, Ravascletto, Paluzza, Dimao über den Blöckenpass nach Kötschach gehabt. Wir waren auch noch in Cercivento beim Alessandro Petin, beim Olympia-Bronzemedaille-Gewinner in der nordischen Kombination, zum Mittagessen eingeladen und der hat uns auch noch bis zum Blöckenpass mit dem Fahrrad begleitet und das war ein tolles Erlebnis. So in der Mitte eurer Österreich-Umrundung war das Wetter mit einem Wort eine Katastrophe. Wurde daran einmal gedacht, ja, wir brechen ab, es geht nicht mehr, es hat keinen Sinn, von einem Hochwasser zum anderen zu radeln? Ja, wir haben da das Glück gehabt, dass wir eben noch vor dem großen Hochwasser da von Tschechien durch Bayern zum Bodensee gefahren sind. Es war da ein Tag, war ein schönes Wetter, da sind wir eben bis Altötting gekommen. Dann hat es wieder Regen angefangen und es war von den Temperaturen her auch ziemlich kalt. Also wir haben da meistens so zwischen 3 und 9 Grad am Tag gehabt. Es ist einmal diskutiert worden, aber für mich war das kein Thema, das abzubrechen. Also da hätte schon noch wilder sein müssen, aber wir haben eben das Glück gehabt, dass man da durch von den Straßen her wahrscheinlich teilweise nicht mehr gegangen. Aber wir haben das Glück gehabt, dass wir da vorne unterwegs waren. Und ja, ab dem Bodensee ist es dann eben schön geworden. Wie viele Kilometer waren es jetzt schlussendlich wirklich? Es war 2168 Kilometer und 20.815 Höhenmeter. Ja, man kann euch und dir und deinen Freunden nur gratulieren. Und ja, wie ich dich kenne, ich brauche dich jetzt gar nicht sehen, deine Augen blitzen schon wieder. Du hast wahrscheinlich schon wieder eine Wahnsinnsidee fürs nächste Jahr. Ja, fürs nächste Jahr, also Ideen habe ich schon einige, aber jetzt müssen wir das einmal ein bisschen absitzen lassen und Ideen haben wir, aber das weiß ich jetzt noch nicht ganz genau, was jetzt das nächste werden wird, aber irgendwas wird sicher wieder kommen und genießen wir jetzt einmal diese Reise und wenn wir dann einen schönen Film drüber machen und dann schauen wir weiter, was als nächstes am Programm steht. Okay, fein, dass alle wieder gesund zurückgekommen seid. Radlwolf, ciao derweil, wir sehen uns sicher bald wieder. Danke und schöne Grüße den Hörern von Radio Osttirol. Danke. Ciao. Ciao. Und auch von meiner Seite noch einmal herzliche Gratulation. Über 2000 Kilometer, über 20.000 Höhenmeter. Das ist eine sportliche Meisterleistung. Herzliche Gratulation.